Persönlichkeiten haben natürlich keinen Einfluss auf die Interessen von Staaten, können sie auch nicht in Einklang bringen. Andererseits, wenn man gute persönliche Beziehungen hat, ist jedenfalls eines erreicht, dass die Sachfragen nicht durch schlechte Beziehungen belastet werden und dass man Dinge klären kann, dass man Probleme lösen kann, die vorher schwierig erschienen. Also, gute persönliche Beziehungen sind hilfreich. And you can straighten out problems that perhaps you couldn't get to before. So it's undoubtedly helped. Ich habe dann dem amerikanischen Außenminister eine weitere Frage gestellt. Mr. Secretary, in case the Senate has not decided on the ratification of the INF Treaty. Mr. Secretary, sollte der Senat das INF-Abkommen nicht rechtzeitig bis zum Gipfel ratifizieren, was würde das bedeuten? Und zweitens, was erwarten Sie vom Gipfel, einmal abgesehen von der politisch-psychologischen Bedeutung? That is something that our Senate will decide. From the standpoint of the President. Zur ersten Frage, das ist etwas, was der Senat zu entscheiden hat. Wir haben dem Kongress einen sehr guten Vertrag vorgelegt. Da stimmt wirklich alles. Die Details sind überprüft worden in einer Weise wie nie zuvor. 70 Mal sind Regierungsmitglieder vom Kongress befragt worden. Wir haben 1300 Fragen beantwortet. Wir haben die Verhandlungsprotokolle vorgelegt. Es gibt wahrhaftig keinen Stein, der nicht umgedreht worden ist. Im Übrigen möchte ich davon ausgehen, dass der Senat seine Arbeit rechtzeitig abschließen wird, statt darüber zu spekulieren, was passieren wird, wenn die Senatoren ihren Job nicht rechtzeitig erledigen. I would rather just proceed on the basis that they'll get the job done, rather than speculate about what happens if they don't get the job done. Soweit Außenminister Schulz zu meiner Frage, was die Ratifizierung anbetrifft. Zum Gipfelfahrplan erklärte er, wie wichtig die humanitären Fragen seien und auch die regionalen Fragen, etwa Nahost, Mittelamerika und immer noch Afghanistan. Wobei er den sowjetischen Truppenabzug als ein historisch bedeutsames Ergebnis der bilateralen Verhandlungen zwischen Moskau und Washington bewertete. Dann kam er zur Abrüstungsfrage. Then of course there's arms control and there tends to be a focus on strategic arms, which no doubt will get discussed some more. Da wird der Schwerpunkt bei den strategischen Waffen liegen. Die Verhandlungen werden dann von den Experten in Genf fortgesetzt werden. Dass der neue Chef der Harthöhe heute schon seine Jungfernrede im Parlament halten konnte, verdankt er paradoxerweise den Grünen, die eine Aktuelle Stunde beantragt hatten, weil er offiziell seinen Zweifel an der Friedenspolitik von Kremlchef Gorbatschow geäußert hatte. Thomas Koch in Bonn fasst im folgenden Beitrag die Diskussion zusammen, die sich an dieser Erklärung entzündet hat. Diverse Abgeordnete kritisierten Sinn und Zweck dieser Aktuellen Stunde, drei Tage nach dem Antritt des neuen Verteidigungsministers. Unter ihnen war Uwe Ronneburger von der FDP. Er gewann dem Antrag der Grünen jedoch noch etwas Positives ab, nämlich dass... Alle diejenigen, die heute in dieser Aktuellen Stunde zu sprechen gezwungen sind, nun ganz sorgfältig nachgelesen haben, was er denn und wo denn auch immer gesagt hat. Sie haben jedenfalls dem neuen Verteidigungsminister einen Aufmerksamkeitswert auch in unseren Reihen verschafft, den er sonst so leicht vielleicht gar nicht bekommen hätte. Robert Scholz' Äußerungen hatte ebenfalls der SPD-Abgeordnete Gernot Erler gelesen. Er hielt sie dem Verteidigungsminister kritisch vor. Ich nenne einige Beispiele. Der fantasieanregenden Idee des sowjetischen Generalsekretärs vom gemeinsamen Europäischen Haus unterstellen Sie anti-amerikanisches Kalkül. Die sowjetischen Abrüstungsangebote denunzieren Sie als Versuche, lediglich eine Pause im Rüstungswettlauf einlegen zu können, um womöglich hinterher mit einer von Perestroika gestärkten Wirtschaft das Wettrüsten mit frischer Kraft wieder aufnehmen zu können. Es interessiert Sie nicht, dass diese Angebote auf einem neuen sowjetischen Sicherheitsdenken gewachsen sind, in dessen Zentrum eine verletzbare Welt steht, die weder Atomwaffen noch den bisherigen Rüstungswettlauf verträgt. Helmut Lippelt von den Grünen charakterisierte den Wechsel im Verteidigungsministerium dahingehend, dass sich der eine Minister nach der Entscheidung für das Milliardenprojekt Jäger 90 davonstehle, während der andere mit unschuldiger Miene komme und leere Taschen vorzeige. Lippelt meinte, insofern ist es schon wichtig, diese Berufung hier zu diskutieren, die so deutlich die Zäsur markiert vor der Endphase der Regierung Kohl. Denn wer ist der neue Militärminister? Was bedeutet seine Berufung? Erstens, er ist ein nationaler Mann, besser, er ist ein Nationalist. Vielfach entpuppt sich das Weltbild unseres neuen Ministers als das der frühen Adenauerzeit. Gernot Erler, SPD, beschrieb seine Auffassung vom Weltbild des neuen Verteidigungsministers mit einem Gleichnis. Ein ehrlicher Russe gibt zu, was er Böses im Schilde führt. Ein raffinierter Russe sagt, was Nettes, verfolgt in Wirklichkeit aber weiter das Böse. Gorbatschow gehört natürlich zur zweiten Sorte. Der angegriffene Rupert Scholz ging im Einzelnen nicht auf die Vorwürfe ein, sondern legte noch einmal seinen Standpunkt als Verteidigungsminister dar. Fortschritte im politischen Interessenausgleich sind nach meiner festen Überzeugung Wegbereiter für Fortschritte in der Rüstungskontrolle und in der Abrüstung. Ich halte es für fragwürdig, wenn die Kausalität in umgekehrter Reihenfolge hergestellt wird. Diese Auffassung vertrete ich seit langem. Was die Entwicklung in der Sowjetunion betrifft, so ist die Einschätzung durch die Bundesregierung klar und eindeutig. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, wenn sich die Sowjetunion nach innen und außen öffnet. Wir würden es begrüßen, wenn Glasnost und Perestroika zu mehr Offenheit und vor allen Dingen zu mehr Freiheit und zu mehr Demokratie auch für die Menschen in der Sowjetunion führten. Wir sind aber vor allem und auch dies maßgeblich daran interessiert, dass die Sowjetunion ihren übermächtigen Militärapparat verändert und die vor allem konventionelle Überlegenheit sowie ihre Fähigkeit zur strategischen Überraschung und zur raumgreifenden Offensive in Europa abbaut, damit Kriege in unserer Region ein für allemal, ich wiederhole das, nicht mehr führbar bleiben. Das mächtigste Land des Ostblocks und sein Verhältnis zu Deutschland beschäftigt die amerikanische Presse. Die Washington Post beleuchtet den Entschluss deutscher Banken, Kredite in Milliardenhöhe an die Sowjetunion zu verlängern, aus amerikanischer Sicht. Obwohl die USA angesichts dieser Wirtschaftsdiplomatie häufig Unbehagen empfinden, ist es nicht klug, gegen diese Darlehen anzugehen. Ihr Einfluss ist begrenzt, wie der Fall der sowjetischen Gaspipeline vor 6 Jahren gezeigt hat. Wichtig ist sicherzustellen, dass die Finanzstrategien der westlichen Länder im Handel in Einklang stehen mit ihren Militärstrategien. In Washington konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf Raketen und das INF-Abkommen, über das jetzt im Senat beraten wird. Aber es gibt für Regierungen viele Wege, ihre nationale Sicherheit zu steigern. Die deutschen Kredite zeigen, dass die derzeitige Handlung nicht auf Rüstungskontrolle beschränkt ist, kommentiert die Washington Post. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow kann seinen Reformkurs fortsetzen. Wie der Chefideologe der KPDSU Ligatschow mitteilte, hat das Zentralkomitee den von Gorbatschow vorgelegten Entwurf für weitere Reformen einstimmig gebilligt. Das Thesenpapier soll Ende Juni von einem Sonderparteitag, der sogenannten All-Unions-Konferenz, diskutiert und beschlossen werden. Zu diesem ersten Sonderparteitag seit 1941 werden 5000 Delegierte aus der gesamten Sowjetunion in Moskau erwartet. Minderheiten in den Vereinigten Staaten geht es immer schlechter, verglichen mit der Mehrheit der weißen englischsprachigen Amerikaner. Das geht aus dem Untersuchungsbericht einer Kommission hervor, der unter anderem die früheren US-Präsidenten Ford und Carter angehören. Die Fortsetzung einer Entwicklung in der Sowjetunion. Der Reformkurs von Parteichef Michail Gorbatschow. Im Westen wird er freudig begrüßt, im eigenen Land jedoch ist er heftig umstritten. Doch heute offenbar ein großer Sieg für den Reformer. Ein Reformpapier Gorbatschows fand die einhellige Zustimmung der sowjetischen KP. Elfi Siegel berichtet. Der Inhalt der Richtlinien für die Parteikonferenz, die heute verabschiedet wurden, ist noch nicht bekannt. In den nächsten Tagen sollen die Thesen aber in der Sowjetpresse abgedruckt und öffentlich zur Diskussion gestellt werden. Es dürfte vor allem um den Grad der innerparteilichen Demokratisierung gehen. Etwa um die heiß diskutierte Frage, ob künftig Parteifunktionäre nur für eine bestimmte Zeit im Amt bleiben und direkt gewählt werden. Ferner um Funktionstrennungen zwischen Partei-, Regierungs- und Wirtschaftsorganen. Auch die weitere Perestroika des Wirtschaftsmechanismus ist ein wichtiges Thema der Thesen. Die Tatsache, dass nun das Zentralkomitee, das rund zur Hälfte dem konservativen Flügel der KPDSU zugerechnet werden kann, sich einstimmig auf das von Gorbatschow vorgestellte und zuvor vom Politbüro diskutierte Thesenpapier einigte und keine wesentlichen Personalveränderungen beschloss, signalisiert zweierlei. Man will die Auseinandersetzungen der Befürworter und Gegner weitgehender Reformen auf keinen Fall mehr nach außen tragen, sondern Einmütigkeit statt womöglich Spaltungstendenzen zeigen. Und Gorbatschow musste wahrscheinlich dieser Einmütigkeit zuliebe weitere Kompromisse eingehen. Sein Widersacher Ligatschow ist denn auch weiterhin, so scheint es, uneingeschränkt die Nummer 2 im Kreml geblieben. Anderslautenden Gerüchten um seine Entmachtung der vergangenen Wochen zuwider. Die Entscheidungen fallen vorher im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Mit einer offenen Debatte im Sinne der von Generalsekretär Gorbatschow propagierten Glasnost und Perestroika rechnet niemand. Aber die Abgeordneten werden ein Gesetzespaket verabschieden, das die verkrusteten Wirtschaftsstrukturen in der Sowjetunion lockern wird. Aus Moskau, Johannes Grotzki. Zu Beginn der Sitzung wurden 2 Politiker aus dem Präsidium des Parlaments abgewählt. Boris Jelzin, der frühere Stadtparteichef von Moskau, der nach seinem Sturz und der Teilrehabilitierung nun wieder im Ministerrang stellvertretender Leiter des staatlichen Baukomitees ist. Daneben verlor, wie erwartet, der frühere usbekische Parteichef seinen Sitz im Präsidium. Die usbekische Führung ist seit einiger Zeit schon einer heftigen Kampagne wegen krimineller Korruption ausgesetzt. Bei einer vorangegangenen Sitzung der Kommission für Auswärtige Politik hatten die Abgeordneten offiziell dem Präsidium des Obersten Sowjets die Ratifizierung des INF-Abkommens über die Vernichtung der Mittelstreckenraketen empfohlen. Zwei weitere Punkte der Tagesordnung befassen sich mit wirtschaftspolitischen Problemen. Erstens wird das Projekt diskutiert, demzufolge jede sowjetische Familie bis zum Jahr 2000 eine eigene Wohnung erhalten soll. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass der Staat alleine diesen Plan nicht verwirklichen kann. Nun sollen Eigenmittel der Bevölkerung ebenso wie Kredite einzelner Betriebe dazu beitragen, den Wohnungsbau mit anzukurbeln. Dabei sind auch kooperative Maßnahmen vorgesehen. Das heißt, privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die unter staatlicher Kontrolle arbeiten. Deshalb geht es zweitens um ein Gesetz über diese Kooperative. Seitdem der Gesetzentwurf veröffentlicht wurde, hatte er in der Sowjetunion heftige Debatten ausgelöst. Denn prinzipiell wird damit das Monopol des Staates als Arbeitgeber durchbrochen. Private Organisatoren können künftig Mitarbeiter einstellen. In Zukunft sollen diese Betriebe, konkurrierend zu den Staatsbetrieben, auch selbstständig Außenhandel betreiben können. Somit verliert der Staat ein weiteres Monopol. In einer Ausschusssitzung des Parlaments wurde jetzt sogar gefordert, aus diesem Gesetz über die Kooperative jede Bindung an den Staatsplan herauszustreichen. Besonders umstritten ist eine Verordnung des Finanzministeriums, die bereits im Vorfeld die Wirkung des neuen Kooperativgesetzes zu ersticken droht. Denn nach dieser Verordnung unterliegt nun ein Monatsverdienst, der umgerechnet 1.400 Mark übersteigt, einer progressiven Steuer, die bis zu 90% reichen kann. Damit wird der Anreiz, eine Kooperative zu organisieren oder dort zu arbeiten, erheblich eingeschränkt. Öffentlich haben schon viele Abgeordnete und Betroffene in der Presse den Prozess der wirtschaftlichen Erneuerung als halbherzig verurteilt und noch radikalere Maßnahmen verlangt. Das nächste Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow steht vor der Tür. Und eigentlich hatten die Amerikaner zumindest die Ratifizierung des Mittelstreckenabkommens mit nach Moskau bringen wollen. Doch einige erzkonservative Abgeordnete des amerikanischen Senats versuchen mit Anträgen und Geschäftsordnungstricks, dies zu verhindern. Eine peinliche Angelegenheit für die US-Unterhändler in Moskau. Burkhard Birke berichtet aus Washington. Der Poker um eine Ratifizierung von INF vor dem Moskauer Gipfel geht heute in eine neue Runde. Tag für Tag ziehen die Erzkonservativen um den republikanischen Senator Jesse Hans eine neue Trumpfkarte, ein neues Killer-Amendment aus der Tasche. Killer-Amendments, das sind Killer-Anträge, Anträge, die den Vertragstext ändern wollen. Werden sie mit großer Mehrheit verabschiedet, wird der ursprüngliche Vertrag gekillt oder abgewürgt. Neuverhandlungen sind nötig. Die Anträge der Handvoll Senatoren um Jesse Hans haben nicht den Hauch einer Chance, INF abzuwürgen. Sie werden mit überwältigender Mehrheit abgeschmettert. Erst der Antrag, die Autorität von Gorbatschow als Unterzeichner des Vertrages zu hinterfragen, dann die 5 Verletzungen bei Verträgen wie SALT und ABM, die die Konservativen den Sowjets vorgeworfen haben, und gestern nun der Verdacht, die Sowjets wollten 300 SS-20-Raketen verstecken und aus INF heraushalten. Hinter diesen Anträgen verbirgt sich nur die Ablehnung des Abkommens, das alle landgestützten Mittelstreckenraketen der Supermächte beseitigen soll. Das meisterhaft gespielte parlamentarische Stück zögert die Ratifizierung von INF geschickt hinaus und sorgt in der Regierung für Nervosität. Niemand weiß, wie viele Akte noch aufgeführt werden. Nachdem die Fraktionsführer im Senat, der Demokrat Byrd und der Republikaner Dole, bereits vergangene Woche an Helms und seine Gesinnungsgenossen appelliert hatten, endlich zum Wesentlichen überzugehen, intervenierte gestern auch noch einmal Außenminister Schulz. Es sei Zeit genug, den Vertrag kritisch zu hinterfragen und abzustimmen, meinte Schulz. The object of this treaty is to start the process of reducing the number of nuclear weapons that are aimed at us and them. And it can't get started until the treaty is put into effect. Das Ziel ist es, mit dem Prozess zu beginnen, der die Zahl der auf uns und auf sie gerichteten Nuklearwaffen reduziert. Dieser Prozess kann freilich nicht beginnen, wenn der Vertrag nicht rechtskräftig wird. So Schulz gestern im Senat, auch mit Blick auf die START-Verhandlungen, die in Moskau weitergeführt werden sollen. Das sehen Leute wie Hans, der sich weigerte, mit Schulz zu sprechen, anders. Sie nehmen ihre parlamentarische Pflicht sehr ernst, ohne dass sie nach eigenen Worten die Ratifizierung bewusst auf ein Datum nach dem Gipfel hinaus zögern wollen. Es ist eine wichtigere Aufgabe, den Vertrag genau zu untersuchen, ob nun ein Gipfel stattfindet oder nicht, so Senator Hans aus North Carolina wörtlich. Niemand auf dem Kapitol glaubt noch ernsthaft daran, dass es gelingt, das Mittelstreckenabkommen vor der Abreise von Präsident Reagan am Mittwoch zu ratifizieren. Vielleicht aber kommt eine Abstimmung gegen Ende der Woche zustande. Die Zweidrittelmehrheit ist im Vertrag mehr als sicher. Und wenn es bei der Debatte über die entscheidende Senatsresolution gelingt, den strittigen Punkt der Neuauslegung von INF durch andere Regierungen zu klären, könnte die Ratifizierungsurkunde Moskau noch während des Gipfels erreichen. Wie es heißt, hat man schon Vorkehrungen getroffen und einen Platz auf der Wochenendmaschine nach Moskau für das ratifizierte INF-Dokument gebucht. Unter der Führung von János Kádár war Ungarn ein Pionier heimlicher Wirtschaftsreformen. Allerdings verlor Kádár deutlich an Macht und wurde von Karos Gross, einem Bewunderer Gorbatschows, herausgedrängt. Gross will den Einfluss staatlicher Unternehmen begrenzen. Er setzt sich auch für einen sozialistischen Pluralismus ein, doch will er der Bevölkerung nur möglichst geringe politische Rechte zugestehen. Wie der Daily Telegraph sagt auch Japans größte Zeitung Yomiuri Shimbun Budapest und meint Moskau. Bei diesem Wechsel in der Parteiführung haben sich Glasnost und Demokratisierung, für die Gorbatschow eintritt, materialisiert. Er war frei von der Düsternis, der die Führungswechsel in anderen osteuropäischen Ländern in der Vergangenheit oft geprägt hat. Jetzt gibt es große Hoffnungen, dass es Fortschritte in der Demokratisierung und im Führungswechsel in osteuropäischen Ländern wie in der DDR und in Bulgarien geben wird, wenn auch mit Verspätung. Wie Yomiuri Shimbun in Tokio schreibt Le Monde in Paris von Auswirkungen auf andere Staaten des Warschauer Paktes. Diese Entwicklung ist Anlass für Sorge für Schiwkow, der seit 1954 in Bulgarien an der Macht ist, und vor allem für Ceausescu, dessen düsterer, von Größenwahn beherrschter Autokratismus immer anachronistischer wird. Darüber hinaus wird der Wechsel in Ungarn vermutlich in Warschau mit Interesse und mit einer Spur von Besorgnis von der DDR-Führung verfolgt, die gegenüber Glasnost und Perestroika bereits Vorbehalte zum Ausdruck gebracht hat. Schärfer noch als der Kommentator von Le Monde formuliert der Leitartikler von Le Républicain Lorrain in Metz, was in Ost-Berlin auf Erich Honecker zukommen könnte. Wie man in Ungarn Kádár geopfert hat, wird man in der DDR Honecker opfern müssen. All die alten Stalinisten sind für den Kreml recht lästig geworden. Le Républicain Lorrain geht dabei von wirklichen Veränderungen in Moskau aus. Das bezweifelt Leseko in Paris in einem Kommentar zur anstehenden Reise Reagans zu Gorbatschow und fährt fort: Gorbatschow hat sich leider nicht geändert, mag er auch noch so sympathisch sein. Wenn er Abrüstung erreicht, dann um eine Wirtschaftskraft zu erlangen, die seinem Land fehlt, und um zugleich an den Grundlagen der westlichen Verteidigung zu rütteln. Frau Koll, wenn Sie jetzt einmal sich auf Ihr Pendel konzentrieren und das Pendel befragen, wird der Moskauer Gipfel ein Erfolg für die Reagans? Es werden in Moskau neue Verträge angebahnt. Es wird einen Erfolg für Ronald Reagan geben. Und Ronald Reagan und Gorbatschow sind Freunde. Gorbatschow ist ehrlich. Er will unbedingt Frieden. Und er setzt alles dafür ein. Er hat allerdings sehr viele geheime Feinde. Dies betrifft auch Ronald Reagan, die aber nicht aus dem Volk kommen, sondern aus der Partei. Gott wird Ronald Reagan und Gorbatschow helfen. Man hat lange nichts mehr gehört vom Verhältnis der beiden First Ladies. Beim Gipfel in Washington gab es ja so ein bisschen einen Zwang zur Entspannung zwischen Nancy und Raisa. Wie wird's bei den beiden laufen? Ich sehe da überhaupt gar keine Probleme, weil ich beide Frauen für sehr intelligent halte und sich anpassend. Und es ist ja möglich, dass also die beiden Damen vielleicht nicht so sehr sich zugetan sind, aber trotzdem sehe ich von keinen der beiden Damen irgendwie was, dass eine große Aversion besteht. Das sehe ich also nicht. Beide sind aber sehr konzentriert darauf, beim Publikum, bei den Bürgern, vor allem bei den Fernsehzuschauern, möglichst gut anzukommen. Natürlich, das muss man ja auch, wenn man das voraussetzt. Aber ich möchte hier nicht sagen, dass eine von den beiden Damen heuchelt, irgendetwas vorgibt. Und dann möchte ich noch sagen, es gibt sehr viel Freundlichkeit in Moskau und es gibt Spaß. Frau Koll-Hermkes, ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Reagans Amtszeit endet ja im Januar 1989. Ja. Wird es ein weiteres Treffen geben? Einen Moment mal bitte, da muss ich jetzt einen Moment. Ich glaube zu sehen, dass die beiden Herren, selbst wenn die Politik raus ist, dass die Freundschaft auch noch pflegen. Das ist meine persönliche Meinung. Das war die Wahrsagerin und Astrologin und Hellseherin Elisabeth Koll-Hermkes für SWF3. Auf der Sommersitzung des Obersten Sowjet ist der Ende vergangenen Jahres abgesetzte Moskauer Parteichef Jelzin einstimmig aus dem Präsidium der Volksvertretung abgewählt worden. Auch der ehemalige Parteichef der Sowjetrepublik Usbekistan, Usman Hodschajew, verlor seinen Sitz in diesem Gremium. Bei den Abstimmungen gab es wie gewöhnlich weder Gegenstimmen noch Enthaltungen. Die Sommersitzung des Obersten Sowjet dauert 2 Tage. An der Versammlung nehmen rund 1500 Abgeordnete aus allen sowjetischen Unionsrepubliken teil. Ungewöhnlich heftige Debatten löst im Obersten Sowjet Gorbatschows Reformpolitik der Perestroika aus. Der Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft des Sowjetsystems geht jetzt auch an die Wurzeln des sozialistischen Planwesens. Ein neues Gesetz über Genossenschaften soll marktwirtschaftliche Elemente in die Planwirtschaft einführen und damit die Staatswirtschaft reformieren. Dabei zeigte sich wohl zum ersten Mal Uneinigkeit unter den etwa 1500 Abgeordneten des Funktionärsparlaments der UdSSR. Bei den Kritikern der Gesetzesvorlage handelt es sich vorwiegend um Staatsbürokraten, die vor einer Abkehr vom Sozialismus warnen, in Wirklichkeit aber Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien haben. Aus Moskau berichtet Johannes Grotzki. In der Sowjetunion zeichnet sich ein radikaler Wandel auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik ab. Im Mittelpunkt der Beratungen des Obersten Sowjets steht ein Gesetz über kooperative Unternehmen, die sich zu einer deutlichen Herausforderung für staatlich gelenkte Wirtschaftsbetriebe entwickeln können. In einem leidenschaftlichen Plädoyer warb Ministerpräsident Ryzhkov vor dem Parlament für die kooperative Bewegung, die gewissermaßen privatwirtschaftlich organisiert ist und für eine schnelle Verbesserung vor allem auf dem Konsum- und Lebensmittelsektor führen soll. Die Preise solcher Unternehmen sollen sich nach Angaben des sowjetischen Regierungschefs durch Angebot und Nachfrage selbst regeln. Gleichzeitig kritisierte Ryzhkov lokale Behörden, die sich gegen eine Ausweitung des kooperativen Sektors stemmen. Ihnen warf er vor, sie benutzten als Deckmantel die vermeintliche Sorge um die sogenannte Reinheit des Sozialismus. Der Bereich der kooperativen Unternehmen soll, so Ryzhkov, ein wirklich gleichberechtigter und aktiver Bestandteil der Perestroika werden. Damit würde die Sowjetunion eine zweite Säule in ihrer wirtschaftlichen Ordnung errichten und in wesentlichen Punkten Staatsmonopole aufgeben. So können die Kooperativen mit allen Sozialleistungen Mitarbeiter einstellen und in eigener Regie Außenhandel betreiben. Einer drohenden Gefahr versuchte der sowjetische Ministerpräsident schon jetzt vorzubeugen, als er davor warnte, kein Arbeiter dürfe daran gehindert werden, von Staatsbetrieben in ein kooperatives Unternehmen überzuwechseln. Der Entwurf dieses Gesetzes über kooperative Unternehmen hatte in der sowjetischen Öffentlichkeit ebenso wie in der zuständigen Kommission des Obersten Sowjets zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Nach offiziellen Angaben sind über 200.000 Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs eingegangen. Kurz vor der Eröffnung der Parlamentssitzung haben sich Kommissionsmitglieder dafür ausgesprochen, die kooperativen Unternehmen völlig aus dem staatlichen Planungsbereich herauszulösen. Damit würde nicht nur konkurrierende Unternehmenszweige, sondern auch ein konkurrierender Markt entwickelt. Kritiker sehen darin eine elementare Abkehr von der sozialistischen Planwirtschaft. Die Auftaktssitzung des Obersten Sowjets kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, weil erstmals Funk und Fernsehen live aus dem Parlament berichteten und die engagierte Rede des sowjetischen Ministerpräsidenten direkt übertrugen. Glasnost im Obersten Sowjet, Offenheit auch in den sowjetischen Medien. Wie in der Sowjetwirtschaft, so vollzieht sich auch in der sowjetischen Geschichtsschreibung ein revolutionärer Umbruch. Die Historiker, die bisher ganz nach den Direktiven der Kremlchefs die Geschichte beschreiben mussten, wie sie die KPDSU-Führung vorzeichnete, rechnen nun ab mit dieser Geschichtsfälschung. Dabei rühren sie an die Tabus des Sowjetstaates, wie jetzt eben der Historiker Daschitschew, der in der Literaturzeitung die Hegemonialpolitik Stalins scharf attackierte. Er brach nicht nur mit dem Dogma, die sowjetische Außenpolitik sei wissenschaftlich fundiert, sondern er verurteilte auch die Großmachtpolitik Stalins und die Unfähigkeit Brezhnevs. Dazu der Kommentar von Eduard Neumeier. Wenn bislang westliche Sowjetexperten und die westliche Politik in der sowjetischen Außenpolitik expansive, aggressive Züge beobachteten, so zogen diese stets den Vorwurf des Antisowjetismus, des primitiven Antikommunismus zu. Moskau unterdrücke andere Völker? Moskau betrachte sich als das kommunistische Modell? Es strebe nach Hegemonie? Es gefährde den Frieden? Seit dem Wochenende wissen wir aus kompetentem sowjetischen Munde, dass nichts davon eingebildet war, dass die Ängste, Sorgen wegen einer bedrohlichen Sowjetunion begründet waren. Der Held der Sowjetunion, Danischew, räumte jetzt ein, dass Moskau die Entspannungspolitik der 70er Jahre zu einer hemmungslosen Aufrüstung ausgenutzt habe und in Asien und Afrika Expansion gesucht habe. Wörtliches Zitat: Die Ausdehnung der sowjetischen Einflusssphäre erreichte in den Augen des Westens eine kritische Grenze mit der Entsendung sowjetischer Truppen nach Afghanistan. Ende des Zitats. So können es jetzt fast 4 Millionen Abonnenten des wichtigsten Blattes der sowjetischen Intelligenz schwarz auf weiß lesen. Der Autor erkennt in der Politik, die das immer noch Politbüromitglied Andrei Gromyko bis zum Ende Brezhnevs und bis zum Amtsantritt Gorbatschows verantwortet hat, das Erbe Stalins. Dieser habe den Sozialismus auszubreiten versucht, wo immer es ging und ohne Rücksicht auf die Interessen der Nationen, und habe Moskau zur Befehlszentrale machen wollen. Exakt so waren die westlichen Einschätzungen. Und dass nun eine sowjetische Zeitung dieses Urteil übernimmt und nicht in Frage stellt, ist eine Rehabilitierung der ersten Klasse. Denn war es nicht sogar im Westen in Mode gekommen, die Brezhnevsche Politik als eine Art Friedenspolitik zu werden? Wenn die Einschätzung dieses sowjetischen Historikers nur wiedergibt, was von Gorbatschow gedacht wird, dann wäre der Abzug der Roten Armee aus Afghanistan mehr als das Eingeständnis einer militärischen Erfolglosigkeit, einer Niederlage, gar einer Kapitulation vor einem tapferen Bergvolk. Dann wäre der Rückzug eine Korrektur, die hoffen ließe, dass auch andere sowjetische Positionen überdacht und zurückliegende Handlungen korrigiert werden. Etwa die Brezhnev-Doktrin. Auch sie ist ins Gerede gekommen. Zwei namhafte Sowjetexperten des Völkerrechts stellen den Primat des Völkerrechts in den zwischenstaatlichen Beziehungen her. Und sie geben auch eine Definition des Begriffs der friedlichen Koexistenz. Bisher geht die sowjetische Definition der friedlichen Koexistenz von einer Lagertheorie aus, einem westlichen und einem östlichen Lager, die miteinander in einem Klassenkampf lägen. Dies bedeutete einerseits das Bekenntnis zur staatlichen Zusammenarbeit, andererseits aber auch der ideologische Kampf mit dem Ziel, die Klasse des Kapitalismus zu besiegen. Der noch wichtigere Teil aber ist der Abschied von der Brezhnev-Doktrin, die auf dem Grundsatz des Rechtes sozialistischer Staaten beruht, sich in die inneren Angelegenheiten anderer sozialistischer Staaten einzumischen. Moskau hat davon 1956 in Ungarn, 1968 in der CSSR, indirekt 1980 in Polen und 1979 mit Afghanistan Gebrauch gemacht. Nunmehr soll das Völkerrecht, wie es von den Vereinten Nationen geschaffen und ausgelegt wird, oberstes Prinzip der sowjetischen Außenpolitik sein, soll also die Gewaltlosigkeit zur Richtschnur des Handelns werden. Wäre dem künftig so, so dürfte sich Moskau auch dann nicht mehr einmischen, wenn ein Staat vom Kommunismus abfällt. Tag für Tag reißen die Republikaner des rechten Flügels neue Angriffe gegen das Abkommen, das alle Mittelstreckenraketen aus dem Waffenarsenal der Supermächte in Europa verbannen soll. Mit immer neuen Anträgen, den Text des INF-Vertrages abzuändern, zögern sie die Debatte und damit diese NATO-Abstimmung hinaus. Das Spiel mit den sogenannten Killer-Amendments, also Anträgen, die Neuverhandlungen nötig machen, wenn sie verabschiedet würden, beherrschen der starkköpfige Helms und seine Kollegen meisterhaft. Bislang sind zwar alle Anträge mit überwältigender Senatsmehrheit abgeschmettert worden, das kann einen Jesse Helms jedoch nicht beirren. Auf die Frage eines Reporters, wie viele dieser Zusatzanträge er denn noch einzubringen gedenke, antwortete der Senator aus North Carolina lapidar, so viele wie nötig. Er habe noch 40, 50 oder noch mehr Amendments in der Hinterhand. Und auf dem Senatsparkett beschuldigte er seine Regierung, sie sei zu einem Haufen nervöser Männer geworden, der zu Gorbatschow liefe, um einen fehlerhaften Vertrag abzuschließen. Der Führer der republikanischen Senatsminderheit, Bob Dole, hatte nach einer Beratung im Weißen Haus die Lösung parat. Am besten schicken wir Helms mit nach Moskau, aber auf dem Flügel des Flugzeugs, auf dem rechten Flügel, wo er hingehört. Spaß beiseite. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner hat wohl nur für die Öffentlichkeit gute Miene zum bösen Spiel seiner Parteigenossen gemacht. Dole und Mehrheitsführer Byrd wollen nun diesem Spiel aber ein Ende setzen. Es soll nach den Senatsregeln ein sogenanntes Zeitlimit für die Debatte über den Vertragstext gesetzt werden, damit endlich zum Wesentlichen der Diskussion über die Senatsresolution über INF übergegangen werden kann. An die Resolution wollen die Demokraten einen Zusatz hängen, der eine Reinterpretation von INF durch spätere Regierungen ohne Senatszustimmung unmöglich macht. Vorausgesetzt, das Weiße Haus und die Republikaner stimmen einer solchen Klausel zu, steht der endgültigen Ratifizierung von INF nichts mehr im Weg. Niemand hat seit Beginn der Debatte vor einer Woche ernsthaft daran gezweifelt, dass die Zweidrittelmehrheit zustande kommen wird, die den Vertrag rechtskräftig macht. Es war und ist mit Blick auf den Moskauer Gipfel am 29. nur eine Frage der Zeit. Mehrheitsführer Byrd gab sich optimistisch, dass der Wettlauf mit der Uhr gewonnen werden kann. Notfalls werde bis spät in die Nacht debattiert, damit die Abstimmung am Wochenende erfolgt, so Byrd. Und dann, so ergänzte der republikanische Senator Simpson, stecken wir das ratifizierte Dokument in Howard Bakers Hosentasche und setzen Reagans Stabschef auf die nächste Maschine nach Moskau. Für Präsident Reagan wäre das dann sozusagen der Triumph im letzten Moment, der Beweis der Glaubwürdigkeit und vor allem eine gute Ausgangsbasis für die START-Verhandlungen. Denn wie aus Regierungskreisen verlautete, ist es nicht auszuschließen, dass noch bis zum Ende von Reagans Amtszeit ein Vertrag über die Halbierung der strategischen Waffen zustande kommt. Der vierte Gipfel in Moskau muss also nicht unbedingt Reagans letzter sein. Noch einmal zum Thema Abrüstung, Meinrad Prill in Bonn. Die Sozialdemokraten befürchten, dass es trotz des eben erwähnten INF-Vertrages zwischen Washington und Moskau nicht zu einer Verringerung der Atomraketen in Europa kommen wird. Wie begründet die SPD diesen Verdacht? Ja, Herr Baum, hier in Bonn befürchten die Sozialdemokraten insbesondere, dass schon morgen im Schoße der NATO eine Entscheidung über die Modernisierung von atomaren Kurzstreckenraketen fällt. Diese turnusmäßige Sitzung des Verteidigungsplanungsausschusses der NATO, der heute ein Treffen der sogenannten Eurogruppe der europäischen Verteidigungsminister vorgeschaltet ist, findet zwar nur wenige Tage vor dem Gipfel Reagan-Gorbatschow statt, dennoch werden Abrüstungs- und Rüstungskontrollfragen nicht im Vordergrund der dreitägigen Beratung in Brüssel stehen. Diesmal geht es vielmehr darum, die Streitkräfteziele der westlichen Allianz bis zum Jahre 1994 zu beschließen. Darin wird festgelegt, wie die konventionelle, also die nicht-nukleare Abschreckungsfähigkeit der NATO gesteigert werden kann und welches Mitgliedsland dafür welche Leistungen zu erbringen hat. Oder anders ausgedrückt, es geht ums Geld. Dabei soll ganz konkret das Problem einer besseren Lastenverteilung, Burden-Sharing heißt das internationale Stichwort, innerhalb des Bündnisses zur Sprache kommen. Aus den USA sind in letzter Zeit immer schärfere Töne zu hören. Die Europäer sollten mehr Geld für die eigene Sicherheit ausgeben, gewissermaßen auch als Gegenleistung für das amerikanische Engagement in Europa. Diese Kritik war erst vor 3 Wochen vom stellvertretenden amerikanischen Verteidigungsminister William Taft persönlich in Europa erneut vorgetragen worden. Und die Amerikaner bemühen die Statistik, um ihre Kritik mit Zahlen zu untermauern. Die USA geben 6,6% ihres Bruttosozialproduktes für die Verteidigung aus, die Bundesrepublik demgegenüber nur 3%. Sie bildet damit fast das Schlusslicht in der westlichen Allianz. Nur Dänemark, Italien und Luxemburg liegen noch darunter. Und selbst Großbritannien kommt mit knapp 5% kaum an die amerikanische Größenordnung heran. Die amerikanische Kritik wird sicherlich beim heutigen Treffen der Europäer im Mittelpunkt der Beratungen stehen, vor allem, da sie ein aktuelles Problem ganz direkt berührt. Es geht um den künftigen Standort von 72 US-Kampfflugzeugen vom Typ F-16, die bislang in Spanien stationiert waren, das Land jedoch auf Wunsch der spanischen Regierung verlassen müssen. Künftig wird das Geschwader in Italien stationiert sein. Die Kosten für diese Verlegung sollen jetzt aus der NATO-Kasse gezahlt werden, so die Amerikaner. Ein Ansinnen, das vor allem von den europäischen Verbündeten bislang abgelehnt wird. Die jahrzehntelang eingeübte Abstimmungsmaschinerie im sowjetischen Parlament kommt ins Stocken. Inhaltliche Kontroversen und öffentlicher Schlagabtausch von Gegnern und Befürwortern von Gesetzesvorhaben deuten eine Perestroika im politisch-psychologischen Bereich an. Ein Hauch von Parlamentarismus jener Art macht sich im Sowjetland breit, der von Meinungsvielfalt, Widersprüchen und dem Kampf um den Erfolg politischer Zielsetzungen geprägt ist. Eine zweifache Premiere dürfte so manchen Sowjetbürger bei der Tagung des Obersten Sowjets verwirrt haben. Funk und Fernsehen waren nämlich erstmals live im Parlament dabei. Und außerdem mussten sich die regierenden Kommunisten gegen den Vorwurf ihrer eigenen Parteigänger zur Wehr setzen, sie würden vom Weg des Sozialismus abweichen. Egal, ob die amtliche Nachrichtenagentur TASS oder Ministerpräsident Rischkow. Niemand spricht angesichts einer wirtschaftspolitischen Herausforderung mehr von der einhelligen Meinungsbildung oder gar Zustimmung zu einem Projekt, das der staatlichen Planwirtschaft ernste Konkurrenz machen kann. Es geht um die Idee der Genossenschaft, die kooperativen Unternehmen. Privatwirtschaftlich organisiert sollen sie zum gleichberechtigten Gegenspieler des schwerfälligen Wirtschaftsapparates werden, der es auch nach 70 Jahren Probezeit nicht geschafft hat, Lebensmittel und Konsumartikel, Wohnungen und Maschinen in ausreichendem Maße zu produzieren. Die Kritik an dem Unvermögen des alten Systems wächst. Publizisten sprechen offen von Perioden eines wirtschaftlichen Verfalls, die mehr einer Diktatur als einer Demokratie entsprechen. In leidenschaftlichem Tonfall begleitet ein Ökonom die öffentliche Diskussion mit der Feststellung, einen Abgrund kann man nur mit einem Sprung überwinden, mit zweien geht es nicht. Doch gerade dazu scheinen die parlamentarischen und außerparlamentarischen Gegner einer wirtschaftlichen Neuordnung der Sowjetunion nicht bereit. Hinterlistige Fallensteller tauchen in lokalen Behörden ebenso auf wie in Ministerien. Zum Beispiel mit Verordnungen, die den privatwirtschaftlichen Sektor mit den höchsten Steuern der Welt, nämlich bis zu 90%, belegen wollen. Eine Partei und Regierung, deren Beschlüsse stets als bindend galten, müssen nun um politische Zustimmung werben. Eine neue Erfahrung für alte Kader, die sich doch ihrer Macht stets so sicher waren. Natürlich befindet sich die Sowjetunion nicht im Aufbruch zu einem pluralistischen Mehrparteiensystem, auch wenn diese Begriffe mit in die Debatte geworfen werden. Aber die Sowjetunion steht an der Schwelle, an der die Machthabenden sich nicht nur rechtfertigen, sondern auch ihre neue Politik durch Erfolge beweisen müssen. Reagan erstmals und das für 5 Tage im von ihm einmal so benannten Reich des Bösen. Peinlich nur für ihn, letztes Ringen im Senat, Ratifizierung des Vertrages zur Vernichtung der Mittelstreckenwaffen erst am Freitag, also in letzter Minute. Stichworte SDI und START, was Burkhard Birke kann der kommende Gipfel bringen? Präsident Reagan ist ohne den ratifizierten INF-Vertrag aber guter Hoffnung in die Air Force One eingestiegen. Mit der berechtigten Erwartung, dass INF zum Wochenende vom Senat gebilligt wird, hat sich der Präsident zunächst auf den Weg nach Helsinki gemacht. Reagan hofft auf weitere Fortschritte in den vier Themenkomplexen, die er direkt vor seinem Abflug als die Gipfelschwerpunkte umriss. Menschenrechtsfragen, die Lösung regionaler Konflikte, wie sie in Südafrika und am Golf schwelen, den gegenseitigen Austausch zwischen USA und UdSSR und vor allem die Chancen weiterer Abrüstung will Reagan mit Gorbatschow erörtern. Im Rahmen eines Programmes, das in seiner äußeren Gestaltung sehr dem Besuch Gorbatschows in Washington ähnelt, stehen die Rüstungsfragen zweifelsohne im Vordergrund. Die Absicht der Amerikaner ist es, nicht nur bestehende Atomtestabkommen zu bekräftigen und endlich voll zu respektieren, sondern vor allem Hindernisse für START aus dem Weg zu räumen. Bei den Gesprächen über eine Halbierung der offensiven nuklearen Langstreckenraketen scheinen die Amerikaner gewillt, in der Frage mobile Einheiten einzulenken. Diese auf Zügen, Flugzeugen oder Schiffen eingesetzten Raketen sind schwer zu lokalisieren und damit wäre eine Verschrottung nur schwer kontrollierbar. Mit dem amerikanischen Vorschlag, bestimmte Überraschungsinspektionen verdächtiger Orte zuzulassen, könnten womöglich aber die stockenden Genfer Verhandlungen wieder in Gang gebracht werden. Optimisten halten den Abschluss eines START-Vertrages noch in der Ära Reagan nicht mehr für ausgeschlossen. Der vierte Gipfel in Moskau muss also nicht der letzte von Reagan und Gorbatschow sein. Vorausgesetzt, die Gespräche am nächsten Sonntag stehen unter einem guten Stern. Heftige Kämpfe bis rund 50 Kilometer vor Beirut. Die Israelis sind mit Panzern, Hubschraubern und Artillerie zum zweiten Mal in diesem Monat über die Grenze. In den 8,5 Jahren des militärischen Engagements der Sowjetunion in Afghanistan sind 13.310 sowjetische Soldaten gefallen. 311 werden noch immer vermisst. Man wird damit rechnen müssen, dass auch sie ihr Leben in Afghanistan verloren haben. 35.478 Soldaten sind in diesen Jahren zum Teil schwer verwundet worden. Viele von ihnen werden für immer Invaliden bleiben. Die genannten Zahlen entsprechen in etwa den seriösen Schätzungen westlicher Militärkreise, die von 13.000 bis 15.000 Toten gesprochen hatten. Es ist das erste Mal, dass die Sowjetunion überhaupt konkrete Zahlen über den Krieg in Afghanistan mitteilt. Noch weiß man allerdings nicht genau, wie viele Soldaten insgesamt in den 8,5 Jahren eingesetzt gewesen sind. Schätzungen sprechen von über 120.000, darunter offenbar auch sehr viele Wehrpflichtige. Der harte Kern des Expeditionskorps dürfte indessen aus Elitetruppen, vorwiegend Fallschirmjägern, bestanden haben, die zum Teil zwischen 2 und 3 Jahren im Dauereinsatz waren. Mittlerweile sind 9.500 Soldaten in die Sowjetunion zurückgekehrt. Sie hätten 1.000 Stück Kampftechnik mitgebracht. Das dürften in erster Linie Panzer und Schützenpanzer gewesen sein. Damit jedenfalls waren die ersten motorisierten Kolonnen ausgerüstet, die am 15. Mai aus Kabul abgerückt sind. Tribüne komplett, Nachrichten jetzt aus dem Ausland. In Washington bleibt es zunächst offen, ob ein neues amerikanisches Handelsgesetz in Kraft treten kann, von dem sich die europäische und die deutsche Industrie nur Wettbewerbsnachteile erwarten. Präsident Reagan hat sein Veto eingelegt, das Repräsentantenhaus hat dieses Veto aber jetzt mit 2/3 Mehrheit verworfen. Im Golfkrieg hat der Irak nach eigener Darstellung dem Iran eine vernichtende Niederlage beigebracht. In einer Blitzoffensive wollen die Iraker einen Großteil der Gebiete an der Südfront zurückerobert haben, die mehr als ein Jahr von den Iranern gehalten wurden. In den 8,5 Jahren des militärischen Engagements der Sowjetunion in Afghanistan sind 13.310 sowjetische Soldaten gefallen. Chance für INF-Vertrag. Der US-Senat in Washington will noch heute seine Ratifizierungsdebatte über das Abrüstungsabkommen beenden. Der stockkonservative Republikaner Jesse Hans hat auf dem Senatsparkett gestern zum Rückzug geblasen. Der Senator aus North Carolina hatte mit einer Handvoll ultrakonservativer Republikaner in den zurückliegenden Tagen die Senatsdebatte über den INF-Vertragstext hinausgezögert. In einem meisterhaft inszenierten parlamentarischen Spielchen präsentierten Hans und Co. ein Killer-Amendment nach dem anderen. Keiner dieser Anträge, von denen Hans vermutlich noch 40 oder 50 aus der Tasche hätte ziehen können, hat freilich sein Ziel erreicht. Mit überwältigender Mehrheit sind diese Killeranträge abgeschmettert worden. Nun gilt die ganze Aufmerksamkeit der Parlamentarier der Senatsresolution zu INF.